Wenn die letzten lila Astern auf dem leeren Beet verblühen, wenn im Herd mit leisem Knastern Birkenscheite wärmend glühen, wenn der Ostwind traurig singt, das letzte Lärchenlied verklingt, klagt auch meine Seele ihr Weh, weint mit dem Wind und sagt Adieu. Adieu, du meine Sommerliebe, adieu, du reizender Roman. Ach, wenn er ihn doch weiter schriebe, Kapitel 1 fing so schön an. Adieu, du süße Dämmerstund, sein erster Kuss so heiß und kühn. Er hing an meinem Mund unter den Düften von Jasmin. Adieu, ihr weißen Sommerschwäne, wo bringt ihm diesen Liebesgruß? Aus meinem Aug tropft Tränen um Träne, wo scheiden hartes muss. Könnt ich hier Schwäne mit euch ziehen, wenn die letzten lila Astern blühen?